meiner Mundharmonika spiel ich ein kleines Lied. Das ist so schön und wunderbar wie nur Musik. Und ist mir manchmal auch zum Weinen, wird doch die Sonne wieder scheinen. Auf meiner Mundharmonika spiel ich ein kleines Lied. Und jedes Mädchen sagt euch ja aus Sympathie. Sorgen sofort los und sag's nur wunderbar. Hörst du mein Lied auf meiner Mundharmonika?